Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 148 an Goethe. Jena, den 31. Jänner 1796. Ich wünsche Glück zu dem erwünschten Ausgang der Festivität, die sich ganz artig und lieblich mag ausgenommen haben. Die Irrlichter haben mich besonders gefreut. Meyers Briefe bringen Sie wohl mit, wenn Sie herkommen. Ich bin sehr erwartend, wie es sich nach und nach in ihm klären und präzipitieren wird. Da die Nachricht von den kantischen Konfigurationen nur in dem Briefe an die Herzogin vorkommt, so ist sie hoffentlich ein Spaß. Eine so köstliche Neuigkeit würde er wohl Ihnen bestimmter gemeldet haben. Das Reichhardt, der Herausgeber des J. Deutschland ist, darauf können Sie sich verlassen, sowie auch darauf, dass er sich oder doch der Rezensent, welches uns hier ganz eins ist, gegen die Unterhaltungen sehr viel herausnimmt, obgleich er sie bei andern Veranlassungen in der nämlichen Rezension mit vollen Backen lobt. Das Produkt ist unendlich miserabel. Heinzes Buch, davon ich die Rezension nun näher angesehen, ist sehr getadelt, welches mich ordentlich verdrießt, da eine Dummheit weniger zu rügen ist. Für unsere Xenien haben sich indessen allerlei Ideen, die aber noch nicht ganz reif sind, bei mir entwickelt. Ich denke auch, dass wenn Sie etwa zu Ende dieser Woche kommen, Sie 100 und darüber bei mir finden sollen. Wir müssen die guten Freunde in allen erdenklichen Formen verfolgen, und selbst das poetische Interesse fordert eine solche Varietät innerhalb unseres strengen Gesetzes, bei einem Monodistischen zu bleiben. Ich habe dieser Tage den Homer zur Hand genommen und in dem Gericht, das er über die Freier ergehen lässt, eine prächtige Quelle von Parodien entdeckt, die auch schon zum Teil ausgeführt sind, ebenso auch in der Nekyomantie, um die verstorbenen Autoren und hier und da auch die Lebenden zu plagen. Denken Sie auf eine Introduktion Newtons in der Unterwelt. Wir müssen auch hierin unsere Arbeiten ineinander verschränken. Beim Schlusse, denke ich, geben wir noch eine Komödie in Epigrammen. Was meinen Sie? Meine Frau grüßt Sie schönstens. Kommen Sie nur recht bald. SCH